mir Verzweiflung bringt. O Wort, das mir Verzweiflung bringt. Das Lurch die Seele dringt, o Donnerwort in meinen Ohren. O Donnerwort in meinen Ohren, o Donnerwort in meinen Ohren, was wird das Lurch die Seele dringt. Mein liebster Jesus ist verloren. Donnerwort in meinen Ohren, mein liebster Jesus ist verloren.